Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium Laudanum und Kleinbonum liegen. In Barbarorum hat sich mit der Zeit eine gewisse Lässigkeit breit gemacht. Zwischen den Zelten ziehen die Legionäre Kohl, halten Kühe, waschen Wäsche und die Kleidungsvorschriften werden auch nicht mehr so ganz ernst genommen. Man wartet auf die Ablösung! Die Ablösung, Jungs! Macht die Tore auf! Macht die Tore auf! Ich bin Centurio Absolutus. Ave. Centurio Beifuß, Ave. Haben schon sehnsüchtig auf euch gewartet, Kumpels. Wie läufst du denn hier rum, Centurio Beifuß? Du siehst ja aus, als wärst du aus dem Bett gefallen. Ach, weißt du, wir rücken so gut wie nie aus. Da können wir es uns ruhig bequem machen. Vorwärts! Wenn ich dir einen Tipp geben darf, mach dir mit deinen Leuten hier ein schlaues Leben und warte auf die Ablösung. Und lass dich ja nicht von den Galliern hier in der Gegend provozieren. Das sind unbesiegbare Verrückte. Ganz im Gegenteil. Ich habe vor, diese Gallier auf Vordermann zu bringen. Das gefällt Julius Cäsar bestimmt. Ich habe nicht die Absicht, mein Leben lang Centurio zu bleiben. Dein Leben lang? Das könnte kurz sein. Auf geht's, Leute! Kurz darauf verlassen die abgelösten Legionäre mit Hab und Gut das befestigte Lager von Barbarorum. Der gesamte Wechsel ist beobachtet worden. Von Asterix. Und der stürmt jetzt ins Dorf. Das ist ja toll, das ist ja Obelix! Aber was ist denn toll, Asterix? Nix. Was? Und Obelix soll noch auf ähnlich komische Reaktionen seiner Freunde im Dorf stoßen. Achtung, er kommt! Ja, was haben die denn? Und in dem Stil geht es weiter. Und ganz neu sind sie, mein lieber Verleinix. Eben frisch eingetroffen. Vorsicht! Was ist ganz neu? Wer ist eben frisch eingetroffen? Die Fische da ganz bestimmt nicht. Asterix, was geht hier vor? Wieso? Na, immer wenn ich dazukomme, laufen alle weg und machen... Sogar als Automatix was über die Fische von Verleinix gesagt hat, da haben sich die beiden nicht gehauen, sondern nur gemacht. Ach, was, die Geheimniskrämerei von denen ist uns wurscht, was ihr fixt. Wir haben ja schließlich auch unsere kleinen Geheimnisse. Unterdessen ist Asterix bei Miraculix. Ich glaube, er ahnt was. Soll ich jetzt hingehen? Tu das. Es ist alles vorbereitet. Im befestigten Lager von Barbarorum hat der Centurio Absolutus seine Männer um sich geschart. Legionäre! Wir sind hier, um darüber zu wachen, dass die Autorität Roms nicht noch weiter untergraben wird. Wir bringen die Einwohner des kleinen Nachbardorfs auf Vordermann und werden dabei gegen jede Art von Aufsässigkeit von ihrer Seite hart durchgreifen. Legionäre, wir werden uns mit Ruhm bedecken. Ein Gallier steht vor dem Tor. Aha. Wir haben wohl gemerkt, dass sich hier was geändert hat. Öffnet das Tor. Und draußen steht Asterix. Nun, Gallier, kommst du, um dich zu unterwerfen? Legionäre, ergreift diesen Winzling. Ich werde an ihm ein Exempel statuieren. Wie der Blitz aus Asterix wieder zurück ins Dorf. Sie sind mir auf den Fersen. Sie sind mir auf den Fersen. Ja, wer ist auf deinen Fersen? Römer. Funkelnagelneue Römer. Eben frisch eingetroffen. Römer, lass sie mir. Aber selbstverständlich lassen wir sie dir ganz allein. Mir ganz allein. Klar, du dicker Dussel. Du hast doch Geburtstag und die Römer sind dein Geburtstagsgeschenk. No, und deswegen... Und deswegen habt ihr so verschwörerisch getan und immer gemacht? Na klar, jetzt aber los, Obelix. Dein Geschenk erwartet dich. Ja, ihr Wix, komm. Legionäre, wir radieren dieses anmaßende Dorf aus. Zum Angriff! Denen wird nichts geschenkt. Wir gratulieren. Jetzt wird ein Rückzug ins Lager gemacht. Dann eine Meldung an Cäsar. Dann warten wir auf die Ablösung. Also ehrlich, das ist ja furchtbar lieb von euch. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Nein, oh Gott, nein. Aber, du wirst doch wohl nicht weinen. Du bist viel zu sensibel. Ja. Na komm, da wartet noch ein Wildschweinessen auf dich. Einige Tage später hat Cäsar seine Senatoren um sich versammelt. Einer ganz allein. Ein einziger dieser Strolche schafft es, die Elite meiner Legionäre zu überrumpeln und zu demoralisieren. Das geht einfach zu weit. Diese Gallier machen mich zum Gespött. So geht es nicht länger beim Jupiter. Ich warte auf eure Vorschläge. Wir können unsere Armeen hinschicken. Ja, aber man sollte eigentlich die Grenzen nicht entblößen. Wie wäre es mit einem Ausschuss, der sich mit dem Problem befasst? Nicht übel. Dann bilden wir noch Unterausschüsse mit exakt umrissenem Aufgabengebiet. Da sie stark sind, müssen wir sie schwach machen. Da sie sich hauptsächlich prügeln, müssen wir sie anderweitig beschäftigen. Komm mal her, Technokratos. Mal sehen, was du in der Ausbildung gelernt hast. Wie würdest du diese zaubertrankstarken Gallier schwach machen? Ganz einfach, O Cäsar. Der Reiz des Goldes wird sie schwach machen und sie beschäftigen. Wir treiben sie in die Dekadenz. Und du glaubst, das reicht? Schau dich doch nur mal unter deinen Senatoren um. Lächerlich. Beim Merkur. Dieser Grünschnabel hat nicht die geringste Erfahrung. Hör nicht auf diesen Schlaukopf, Cäsar. Glaubt mir, ein Ausschuss? Er hat recht. Seht nur, was euer Gold, euer Grundbesitz, eure Orgien aus euch gemacht haben. Ihr seid dekadent geworden. Ihr denkt nur ans Essen und Trinken. Was? Ist schon angerichtet. Glaubst du könntest die verrückten Gallier in sowas wie diesen Haufen hier umformen? Ja, Cäsar. Und glaub mir, sie werden alles andere tun, als sich schlagen. Allerdings brauche ich dazu Gold. Viel Gold. Dir stehen unbegrenzte Mittel zur Verfügung, Technokratos. Einige Tage später hat Technokratos das befestigte Lager von Barbarorum erreicht und informiert sich. Ja, da ist so ein Dicker. Er läuft oft mit einem Hinkelstein auf dem Buckel und einem Hündchen durch den Wald. Wenn du also in den Wald gehst, riskierst du eine Begegnung. Pass aber gut auf, auch der kleine Hund ist gefährlich. Ich gehe hin. Was euch betrifft, verlasst das Lager nicht. Keine Sorge. Wir gehen hier nicht raus, bevor die Ablösung da ist. Kurz darauf im Wald. Guten Tag, mein Freund. Was tragt ihr denn da hinten drauf? hinten drauf? Aber ich hab doch gar nichts hinten drauf. Doch, den Hinkelstein. Da hab ich nicht dran gedacht. Na klar, das ist ein Hinkelstein. Wunderhübsch. Wo hast du ihn gefunden? Na, den hab ich nicht gefunden, den hab ich selbst gemacht. Ich haue Hinkelsteine und liefere sie. Lieferst du viele? Eigentlich nicht, denn wenn die Leute einen haben, wollen sie keinen zweiten. Die nutzen sich nämlich nicht so schnell ab. Was soll der hier kosten? Tja, ich weiß nicht so recht. Normalerweise tausche ich ihn gegen irgendetwas anderes. Ich kaufe ihn für 200 Sesterzen. Sesterzen? Sesterzen, ja sicher. Es ist von Vorteil, Geld zu haben. Du kannst eine Menge Dinge zum Essen kaufen. Du wirst der reichste Mann im Dorf und damit auch der wichtigste. Da, nimm. Der ist ein bisschen zu schwer für mich. Liefere ihn ins Lager Babaorum. Ins Lager Babaorum? Nein, ich bin kein Legionär. Ich wohne nur dort. Ich bin Hinkelsteinhändler. Ein Hinkelsteinhändler und ein Hinkelsteinlieferant müssten sich doch eigentlich auf Anhieb verstehen. Ins Gespräch vertieft nähern sich die beiden Geschäftspartner dem Römerlager. Da! Die Ablösung? Nein, das dicke Monstrum! Weg! Kurz darauf liegt das Lager wie ausgestorben. Ja, wo sind die denn? Ist doch egal. Stell deinen Hinkelstein ab. Hier sind deine 200 Sesterzen. Mach's gut. Die spinnen, die Räuber. Und ich kaufe übrigens alle Hinkelsteine auf, die du liefern kannst. Was sollen das sein? Das ist das Ende unserer Probleme. Wenig später im Dorf. Ah, Obelix, ich hab schon auf dich gewartet. Gehen wir Wildschweine jagen? Nein. Nein? Bist du krank? Ich bin nicht krank, ich habe Arbeit. Ich muss einen Hinkelstein hauen. Habe keine Zeit für Vergnügung. Idefix, geh. Spiel mit Asterix. Ich hab zu tun. Am nächsten Morgen im Römerlager. Da! Die Ablösung? Nein, das dicke Monstrum! Weg! Obelix hat wieder einen Hinkelstein dabei. Ist hier eigentlich nie einer? Was für ein Prachtexemplar. Noch viel schöner als der erste. Hier, 400 Sesterzen. Nein, 200. Die Preise sind gestiegen. Wohin denn? Nein, nicht so. Aufgrund von Angebot und Nachfrage. Der Markt. Ach was, das ist zu kompliziert. Die Preise steigen jedenfalls dauernd. Und vergiss nicht, dass ich weiterhin alles aufkaufe, was du anlieferst. Als Obelix ins Dorf zurückkommt, dringt ihm aus Asterix Haus der Duft von gebratenem Wildschwein in die Nase. Asterix? Ja? Ich hab Hunger. Könntest du nicht... Wenn du nicht mehr so angespannt arbeitest, dann kannst du ja wieder mal mit zur Wildschweinjagd gehen. Im Wald wimmelt's nur so. Ja. Nachdenklich geht Obelix weiter. Da kommt ihm Magnix mit einem Wildschwein auf der Schulter entgegen. Oh, Magnix, was hast du denn Schönes da hinten drauf? Na, ein Wildschwein eben. Ich weiß, dass das ein Wildschwein ist, du Blödel. Gib's mir. Spinnst du? Ja. Damit kannst du dir Sachen kaufen und wirst dann der zweitreichste Mann im Dorf. Und ich kaufe alles, was du mir lieferst. Morgen zahle ich dir 2 Handvoll, weil die Preise mit dem Markt fliegen und ich liefere die Nachfrage. Ach, das ist ja alles fürchterlich kompliziert. Mag nix, Essen fertig. Kann nicht, ich hab zu tun. Am nächsten Tag ist Obelix wieder mit einem Hinkelstein im Römerlager. 800 Sesterzen. So? Hat das nachgefragte Angebot die Preise seit dem Markt von gestern wieder fliegen lassen? Wie? Da wäre ein Problem. Du lieferst mir zwar einen Hinkelstein nach dem anderen, ich brauche aber viele Hinkelsteine. Ich kann dich doch schneller machen. Nur weil ich als Kind in den Zaubertrank gefallen bin, schaffe ich einen ganzen Abtag. Jammer, schade. Wenn du die Produktion nicht steigern kannst, befriedigt das Angebot nicht mehr die Nachfrage, was sich negativ auf den Kurs auswirken könnte. Hä? Wenn du nicht können, machen mehr Hinkelsteine. Ich dir geben weniger Sesterzen. Klar. Asterix, willst du mir nicht beim Hinkelsteinhauen helfen? Weil nämlich, wenn ich von der angebotenen Nachfrage der befriedigenden Produktion, die ich nicht genug herstelle, dann kommen diese Sesterzen zu kurz. Was? Was? Ich verstehe überhaupt nichts. Also schlaf dich mal aus, Obelix. Komm, Idefix. Obelix, hier das Wildschwein. Und vergiss nicht, dass die Preise über den Markt fliegen. Das macht zwei Handvoll. Willst du mir denn nicht beim Hinkelsteinhauen helfen? Hä? Ich gebe dir haufenweise das Terzen, denn wenn du und ich also machen viel Hinkelsteine, Angebote seien viel nachgefragt. Klar? Klar, aber wer dann Wildschwein jagen? Das sei richtig, ja. Sag, warum du so reden? Das ist eben die Sprache der Geschäftsleute. Ich weiß was. Wir stellen an deiner Stelle einen Wildschweinjäger ein. Zwei Jäger? Wir sind doch auch zwei Hinkelsteinhauer. Ein Silbix. Überhaupt nichts. Mach dir keine Sorgen wegen Obelix, Idefix. Der spinnt zurzeit ein bisschen. Das legt sich. Da weißt du was wir machen? Wir jagen ein schönes Wildschwein und dann laden wir Obelix zum Essen ein. Hm? Schau mal, da kommt gerade eins gegrunzt. Hände weg, gehört mir. Hä? Wieso dir ein, Silbix? Mit den Wildschweinen halten wir es wie mit den Römern. Sie sind für alle da. Die Römer, ja. Die Wildschweine nicht. Mir, Jäger von Obelix. Jetzt reicht es aber. Asterix stürmt zu Obelix in den Steinbruch. Obelix, spinnst du oder was ist los? Kein bisschen. Das Hinkelsteingeschäft ist noch nie so gut gelaufen. Außerdem verdiene ich gut. Ich bin bald der wichtigste Mann im Dorf. Und würdest du nicht lieber Wildschweine jagen und dich wie früher mit deinen Kumpels vergnügen? Natürlich. Wenn ich einen Haufen Hinkelsteine verkauft habe, kann ich wieder Wildschweine jagen wie früher. Komm, Idefix, mit dem wichtigsten Mann im Dorf sind wir fertig. Asterix, arbeite mit mir zusammen, dann sind wir in zwei Jahren... Aua! Au! Idefix hat mich gebissen. Als Obelix seine nächste Lieferung ins Römerlager bringt, lädt Technokratos ihn zu einem Arbeitsessen ein. Die Produktion ist zwar gestiegen, du hast aber immer noch Lieferprobleme. Dein Vertriebsweg muss überprüft werden. Hä? Achso, Verzeihung. Du nicht genug Hinkelsteine pro Lieferung bringen. Du müssen machen Dalli-Dalli. Aber ich nicht finden gute Lieferanten von Hinkelsteinen. Na, denk darüber nach. Jetzt was anderes. Du solltest anfangen, dein Geld auszugeben. Zum Beispiel bist du nicht passend angezogen. Wieso? Ist was an meinen Beinkleidern auszusetzen? Ein solcher Aufzug ziemt sich nicht für einen Mann in so bedeutender Position innerhalb der Hinkelsteinbranche. Tatsächlich? Methuselixchen, der fahrende Händler Quellmix ist mit seinem Karren gekommen. Herbeispaziert, Seid aus Lugdunum, Samt aus Amarugriva, Samtuhren aus Besanzio. Dieser schöne Stoff hier ist der letzte Schrei in Lutetia. Darf ich, Methuselixchen? Aber ja. Wie findest du das hier, gute Miene? Nett. Das macht schlank. Nett, das macht schlank. Gib's mir lieber ein Bad. Geld stinkt nicht. Kaufe alles! Du? Du willst die ganze Ladung meines Wagens kaufen? Die Ladung, den Wagen und die Ochsen. Hä? Das ist ein Genug. Oh ja, das ist ein Genug. Aber wenn ich dir meinen Wagen und die Ochsen verkaufe, verliere ich meinen Wildschweinerwerb. Na schön. Dann arbeitest du eben für mich. Komm, wir essen zusammen, wir besprechen das Ganze. Hä? Du kommen. Du essen mit mir. Ich erkläre dir. Leg den Stoff zurück, Leute. Aber ich wollte doch... Tut mir leid, aber der Chef hat alles gekauft. Und du sagst nichts dazu, Methusalix. Du sein Vogelscheuche. Guten Tag, Obelix. Ich wollte dir nur gratulieren. Du bist ja jetzt der wichtigste Mann im Dorf. So? Ja. Übrigens, könntest du mir einen Gefallen tun? Aber gern. Kurz darauf kommt Methusalix nach Hause. Ist die Suppe noch nicht fertig, mein Küken? Nein, sie ist noch nicht fertig. Koch sie dir selbst. Ich bin beschäftigt. Beschäftigt? Womit, mein Wachtelchen? Obelix hat mich gebeten, Kleider für ihn zu nähen. Er bezahlt mich gut für diese Arbeit. Ich habe ja nichts mehr zum Anziehen. Da ich mit dir ja nicht rechnen kann, muss ich versuchen, selber was zu verdienen. Irgendwann begegnen sich Asterix und Obelix mitten im Dorf. Und dieses Zusammentreffen löst bei Asterix eine ganz spontane Reaktion aus. Na, was hast du? Ist was? Wie hübsch du angezogen bist, Obelix. Wie edel. Ja, nicht wahr? Es heißt, dass man gut angezogen sein muss, wenn man es im Hinkelsteingeschäft zu was gebracht hat. Ja, apropos Hinkelsteine, meinst du nicht, dass dieser Spaß lange genug gedauert hat? Also hör mal, ich hab's eilig. Wenn du willst, treffen wir uns an einem der nächsten Tage und gehen miteinander essen. Bis dann. Obelix? Obelix, immer dieser Obelix. Mir reicht's jetzt mit Obelix. Was ist denn da los? Dir reicht's vielleicht, aber ich hatte einen Kleiderstoff entdeckt, der schlank macht. Und Obelix hat ihn bekommen. Der hat's nämlich zu was gebracht, der Obelix. Ist es vielleicht meine Schuld, dass Hinkelsteine zurzeit besser gehen als Fische? Wieso? Du brauchst doch nur Hinkelsteine zu hauen. Hinkelsteine hauen? Aber ich kann doch keine Hinkelsteine hauen. Oh, man muss kein Druide sein, um das zu lernen. Allerdings ist ein Hinkelstein schwerer als ein Hering. Obelix ist eben stark. Das reicht mir jetzt mit Obelix. Wenn man einen Hering schleppen kann, kann man auch einen Hinkelstein schleppen. Das hört sich gut an, Verleinix. Hallo, Asterix. Ich muss mit Obelix mal ein ernstes Wort reden. Meine Frau macht ihm schöne Augen. Ich habe eine bessere Idee, Methusalix. Du schlägst ihn mit seinen eigenen Waffen. Du machst Hinkelsteine. Hinkelsteine? Ja, aber... Lass dir keine grauen Haare wachsen. Ich kümmere mich um alles. Und Asterix bespricht sich mit Miraculix. Aha, ich sehe, dass du auf eine gute Idee gekommen bist. Ja, also die Römer. Die Römer möchten Hinkelsteine. Also geben wir ihnen Hinkelsteine. Bist du damit einverstanden, all denen Zaubertrank zu geben, die Hinkelsteine machen möchten? Klar, wir fördern die Hinkelsteinindustrie. Unser Dorf wird sich zum größten Hinkelsteinproduzenten früherer Zeiten entwickeln. Und das Lustigste ist doch, dass wir bis heute noch nicht wissen, wozu ein Hinkelstein gut sein soll. Am nächsten Tag geht es los. Was hast du denn da, Verleinix? Komische Frage. Ausgerechnet von dir. Das ist ein Hinkelstein. Du schleppst Hinkelsteine? Warum nicht? Auch nicht schwerer als Hering. Was steht da bei Automatix für ein Schild? Die besten Hinkelsteine des Dorfes? Wo ist Automatix? Der liefert gerade seine Hinkelsteine ab. Der liefert gerade seine Hinkelsteine. Aber ich bin doch aus dem Weg. Hier kommen die feinen Hinkelsteine von Methusalix. Im Römerlager läuft die Aktion nicht ganz unproblematisch ab. Die gehen mir langsam auf die Nerven, deine Gallier und die Hinkelsteine. Und sag mal, worauf willst du eigentlich hinaus mit all den Hinkelsteinen, Technokratus? Ich will auf gar nichts hinaus. Wie ich dir bereits sagte, bin ich gekommen und habe gesiegt. All diese Gallier verwenden ihre Zauberkraft zum Hauen von Hinkelsteinen. Sie sind der Verlockung des Gewinns erlegen. Gold und Luxus werden sie schwach machen. Naja, aber was machen wir mit all den Hinkelsteinen, die wir im Lager aufgeschichtet haben? Caesar hat die Hinkelsteine bezahlt. Es ist also nur recht und billig, wenn ich sie ihm bringe. Kauf weiterhin Hinkelsteine, solange ich weg bin, und erhöhe auch weiter den Preis. Unterdessen bittet Majestix, Asterix und Miraculix zu einer Unterredung in sein Haus. Ich habe euch rufen lassen, weil ihr allem Anschein nach die letzten vernünftigen Menschen hier im Dorfe seid. Die spinnen doch jetzt alle. Die eine Hälfte fängt Wildschweine, um die andere Hälfte zu ernähren, die Hinkelsteine macht. Was soll die ganze Geschichte? Sei unbesorgt, o Chef. Oh, ich sorge mich nicht, denn ich weiß schon lange, dass sie alle einen Hau haben. Aber gute Miene, die verlangt jetzt von mir, dass ich auch Hinkelsteine haue. Sie wagt es nicht mehr, sich bei ihren Freundinnen blicken zu lassen, deren Männern die Taschen voller Sesterzen haben. Sei geduldig. Die Römer haben keinesfalls ausgesorgt. Sie werden sich an unseren Hinkelsteinen noch die Zähne ausbeißen. Auch schon plemplem, wie? In Rom gibt es auch ein Problem. Und was soll ich mit diesen ganzen Hinkelsteinen anfangen? Aber Caesar, diese Hinkelsteine sind doch der Beweis für meinen Erfolg. Die Gallier sind so beschäftigt, dass sie nicht mehr an den Kampf denken und... Mag sein. Aber um ein paar Verrückte zu beruhigen, leerst du meine Staatskasse. Der Friede hat keinen Preis. Wenn du Frieden willst... Mein kluges Köpfchen. Wenn hier einer überliefernswerte Phrasen frischt, dann bin ich das. Außerdem bist du mir noch eine Antwort schuldig, was ich mit diesen Hinkelsteinen anfangen soll. Verkauf sie, o Caesar. Verkaufen? Aber sicher. So holst du nicht nur das Geld wieder rein, sondern kannst noch dazu Gewinn machen. Wer will schon einen Hinkelstein? Der ist doch zu nichts nütze. Eben. Und deshalb heißt es einen Feldzug starten. Eine Strategie entwickeln, ein Ziel ins Auge fassen. Feldzug, Strategie, Ziel. Diese Sprache verstehe ich. Ich werde meine Legionen mobil machen lassen. Nein, nein, nein, nicht so. Warte, ich erkläre dir das. Die Nachfrage nach Hinkelsteinen ist zur Stunde praktisch gleich null. Daher braucht man Kreativität, um beim potenziellen Käufer einen stetig steigenden Bedarf zu wecken. Zunächst müssen wir die Voraussetzungen studieren, die es ermöglichen, unser Ziel zu erfassen. Die Leute kaufen A. Nützliches, B. Bequemes und C. Amüsantes. Und D., was den Nachbarn neidisch macht. Und genau dieses D. ist die Marktlücke, in die wir eindringen müssen. So? Ein auf einer Marktanalyse basierender Werbefeldzug sollte es uns eigentlich ermöglichen, einen aufnahmebereiten Kundenkreis anzusprechen, der unsere Lagerbestände absorbiert. Spontanes Wiedererkennen des Produktes wird durch intensive Wiederholung der Qualitätsmerkmale des besagten Produktes erzielt. Die Qualitätsmerkmale definieren wir wie folgt. A. Strapazierfähigkeit, B. hohe Lebensdauer, C. sonstige Vorzüge. Ich stelle daher eine keineswegs riskante Prognose, wenn ich behaupte, dass wir bald positive Resultate erzielen können. Hä? Ich glaube, du können verkaufen leicht viele Hinkelsteine. Bald zieren die Mauern Roms Plakate wie »Für groß und klein ein Hinkelstein« oder »Ihr habt ein Landgut, einen Wagen, Sklaven, aber habt ihr einen Hinkelstein?« Und der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten. Die Hinkelsteine gehen weg wie warme Semmeln, o Caesar. Ich hatte noch ein paar Ideen. Modeschmuck in Hinkelsteinform, Stoffe mit Hinkelsteinmotiven, der kleine Hinkelstein zum Selberhauen und so weiter. Wir haben nicht nur Frieden mit den Galliern, wir bereichern uns auch noch an ihnen. Beim Jupiter, ich bin zufrieden mit dir. Wie wäre es, wenn wir Hinkelsteine aus weniger dauerhaftem Material herstellten? Unbegrenzte Haltbarkeit ist nicht ideal für kontinuierlichen Verkauf. Cäsar, sieh dir an, welches Plakat seit gestern in ganz Rom rumhängt. Inländischer Hinkelstein ist billiger als Import-Hinkelstein. Kauft römische Erzeugnisse. Plagiatus Fabrikant. Man bringe mir sofort diesen Plagiatus! Und so geschieht es. Was ist denn das für eine Geschichte, Plagiatus? Seit wann fabrizieren Römer Hinkelsteine? Seit die Leute welche kaufen, o Cäsar. Hiermit untersage ich dir, den Hinkelsteinverkauf fortzusetzen. Ich vertrete den Gesamtverband der römischen Hinkelsteinindustrie und kann eine solche Entscheidung nicht akzeptieren, da hierdurch eine große Anzahl Arbeitnehmer Gefahr läuft, den Arbeitsplatz zu verlieren. Aber es sind doch nur Sklaven. Eben. Das einzige Recht des Sklaven ist das Recht auf Arbeit. Es darf ihm nicht genommen werden. Wenn du Hinkelsteine verkaufst, wirst du dich im Zirkus wiederfinden. Gut. Ich weiß, was ich zu tun habe. Und am nächsten Tag blockiert der Gesamtverband der Hinkelsteinindustrie mit Hilfe der Sklaven die Via Appia. Kein ausländischer Hinkelsteinlieferant kommt mit seiner Ladung mehr nach Rom. Eine fatale Situation für Cäsar. Zugegeben, die römischen Fabrikanten haben es verstanden, die Öffentlichkeit zu alarmieren. Ich denke, o Cäsar, du solltest das Verbot aufheben. Selbstverständlich. Ich riskiere doch keinen Bürgerkrieg, nur wegen deiner dämlichen Hinkelsteine. Andererseits werden wir dann Schwierigkeiten mit dem Absatz unserer gallischen Hinkelsteine haben. Wir müssen zur Offensive übergehen. Man soll meine Legionen einberufen. Aber nicht doch. Es handelt sich um eine Preisoffensive. Wir müssen konkurrenzfähig werden, also billiger verkaufen, den Hinkelstein flott machen. Und so beginnt ein harter Wettstreit. Gallischer Hinkelstein jetzt billiger. Zwei römische Hinkelsteine zum Preis von einem. Für jeden Käufer eines gallischen Hinkelsteins zwei Trägersklaven gratis. Sehr viel preiswerter der römische Hinkelstein Grauer Riese. Es geht immer weiter bergab. Nicht mal im Schlussverkauf möchten ihn die Leute mehr haben. Noch sei's drum. Ich habe ein Vermögen verloren. Reden wir nicht mehr darüber. Ja, aber... Was denn noch? Es ist nämlich so, mein Cäsar. Um den Frieden in Gallien zu bewahren, habe ich vor meiner Abreise Order gegeben, weiterhin Hinkelsteine aufzukaufen und weiterhin den Kaufpreis zu erhöhen. Was? Weißt du, in welchem Zustand meine Finanzen sind? Ab nach Gallien! Mach dem Steingemetzel ein Ende! Wäre es möglich, einen anderen zu schicken? Ich habe da einen Studienkollegen, der... Du gehst gefällig selbst, du Spinner. Deinetwegen wäre ich beinahe in einen Bürgerkrieg geschlittert. Deinetwegen ist Rom so gut wie ruiniert. Sogar Brutus schaut mich schon scheel an. Aber die werden mich massakrieren. Das dortige Massakrieren interessiert mich weniger. Mein letztes Wort. Wenn du nicht hingehst, lasse ich dich im Zirkus massakrieren. Die weltumspannende Hinkelsteinkrise hat das gallische Dorf noch nicht erfasst. Dort geht der neue Handel fröhlich weiter. Aber ein Problem gibt es trotzdem. Asterix! Idefix! Du, Asterix, darf ich mit euch zum Wildschwein jagen? Wie bitte? Ein so wichtiger Mann wie du? Hast du kein Arbeitsessen zufällig oder keine geschäftliche Verabredung? Ach, mach dich bitte nicht über mich lustig. Ich war ja so blöd. Ich langweile mich und habe satt. Jeder hat die Taschen voller Sesterzen und jeder ist der wichtigste Mann im Dorf. Ich will, dass wir wieder Freunde sind. Ja, ich will Wildschweine jagen. Ich will wieder lachen. Aber glaubst du, hört doch mal auf zu jammern. Glaubst du, in diesem Aufzug könnte man auf Wildschweinjagd gehen? Ja, bin gleich wieder da. Wenig später trifft Technokratos wieder im befestigten Lager von Baba Orum ein. Ave, Technokratos. Ich habe deine Anweisung befolgt. Wir haben ein Riesenlager Hinkelsteine. Hoffentlich hast du Geld dabei, denn... Da kommt wieder so eine Type. Hier habe ich noch eine Ladung Hinkelsteine. Deine Legionäre können abladen. Nein, nimm sie wieder mit. Was? Ich kaufe keine Hinkelsteine mehr. Aber was soll ich denn damit anfangen? Und wenn ich sie dir billiger lasse? Nein! Schluss mit den Hinkelsteinen! Schluss! Raus hier! Also sowas? Ich verstehe deine neue Taktik nicht ganz. Da gibt es keine Taktik. Wir kaufen keine Hinkelsteine mehr. Basta! Außerdem gehe ich jetzt. Ave! Nein, so nicht, mein Lieber. Du bleibst so lange, bis ich die Lage völlig übersehe. Wenig später prescht Verleinix ins Dorf. Sie kaufen keine Hinkelsteine mehr! Du meinst wohl, sie kaufen deine nicht mehr. Wieso meine nicht mehr? Weil meine Hinkelsteine nämlich nicht nach vergammeltem Fisch riechen. Im Übrigen liefere ich meine jetzt ab. Dann werden wir sehen, ob sie keine Hinkelsteine mehr kaufen. Was ist denn hier los? Oh, nichts weiter. Bist du fertig? Ja. Also, auf geht's. Bei den vielen Jägern, die jetzt im Wald herumschwirren, muss man schon weit laufen, um Wildschweine zu finden. Ein paar Stunden später ist Automatix wieder da. Nicht mal meine Hinkelsteine nehmen Sie noch. Der Römer hat zu mir gesagt, er will keine Hinkelsteine mehr sehen. Nie mehr. Ha! Aber was wird denn dann aus mir? Wie soll ich die vielen Leute bezahlen, die für mich arbeiten? Seht mal, Asterix und Obelix kommen von der Wildschweinjagd. Obelix haut keine Hinkelsteine mehr. Oh, dann hat er also gewusst, dass die Römer keine mehr kaufen. Und seinen Freunden hat er nichts gesagt. Und nur seinetwegen haben wir alle überhaupt mit der Hinkelsteinhauerei angefangen. Verräter! Er ist an allem schuld. Er hat Rede verdient. Hältst du mal meine Wildschweine, Asterix? Aber mit Vergnügen. Komm, Idefix. Behagen, wie das Dorf zu seinem frühen Gebräuch zurückfindet. Ja, es geht eben nichts über den gewohnten Trott. Das hast du gut gemacht. Ich bin mit dir zufrieden. Augenblick, es fehlt noch der Abschluss. Kinder, alle mal herhören. Entschuldigt die Unterbrechung. Aber wie wär's, wenn ihr aufhörtet, euch untereinander zu prügeln und wir stattdessen die Römer besuchen gingen? Schließlich sind die doch an allem schuld. Au ja! Recht hat er. Und zum Dank für euer Geburtstagsgeschenk lade ich euch jetzt ein. In Baba Orum sind die Verhältnisse noch nicht geklärt. Ich verstehe noch nicht ganz. Wie werden die Gallier darauf reagieren, dass du ihnen keine Hinkelsteine mehr abnimmst? Bevor du nämlich angefangen hast, hier den Spinner zu spielen, haben wir ganz friedlich einfach auf unsere Ablösung gewartet. Meine Mission ist beendet. Lasst mich jetzt gehen. Hey, das sind die... Die Gallier! Irgendwann haben die Gallier sich ausgetobt und kehren wieder ins Dorf zurück. Alle meine Freunde haben die Taschen voller Geld. Was die wohl damit anfangen? Nicht viel. Ich habe erfahren, dass es in Rom eine große Krise gibt. Warum, weiß ich auch noch nicht. Jedenfalls ist die Sesterze abgewertet worden. Hä? Sesterze nichts mehr wert sein. Aber alle Sorgen und Verwicklungen schmelzen unter den Sternen wie Schnee in der Sonne und heiteren Sinnes feiern die Gallier ihre wiedergewonnene Eintracht. Oh,